Zum 52. Jahrestag des Arbeitsbeginns von Genossen Kim Jong-il im Zetka der Partei der Arbeit Koreas und zum 16. Jahrestag der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni publizierte die bulgarisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft den Abriss der revolutionären Tätigkeit von Kim Jong-il in ihrem Bulletin für Juni. Auch zum 52. Jahrestag des Arbeitsbeginns von Genossen Kim Jong-il im Zetka der Partei brachte am 17. Juni die rumänische Neue Sozialistische Partei seinen Lebensabriss auf ihrer Internet-Homepage, die Süd-Ideologie.